Die barmherzigen Schwestern, sie sind nicht vergangen, nicht fort. Sie haben auf mich gewartet, als ich dachte, ich komm hier nicht fort. Und sie gaben ihren Trost mir, später brachten sie dieses Lied. Oh, ich hoffe, du triffst sie, du den Mann lang schon umherirren sieht. Ja, du, der ließ alles zurück, was nicht zu kontrollieren. Fing schon an bei den Deinen, doch bald sah man deine Seele gefrieren. Auch dort, wo du rumhingst, denk, was dir anhängt, das kann ich sehen. Wenn du fühlst dich nicht heilig, Einsamkeit wird dir für Sünde stehen. Setzten sich zu mir, ich gab mein Geständnis den Frauen. Beide nahmen meinen Blick an, ich berührte den Tau an ihrem Saum. Wenn dein Leben ein Blatt ist, das Jahreszeit tilgt und wird verdammt. Binden sie dich mit Liebe, die anmutig und grün wie ein Stamm. Als ich ging, beide schliefen, oh, ich hoffe, dass auch du bald sie siehst. Mach kein Licht an, weil die Anschrift du auch schon im Mondlicht liest. Und du wächst mir nicht Eifersucht, wenn ich höre, sie die Nacht dir versüßt. War Nine nicht wirklich nebenbei, mir geht's gut, sei gegrüßt. War Nine nicht wirklich nebenbei, mir geht's gut, sei gegrüßt.